Füße fallen auf. Die Haut wird schlaff. Schlafen muss ich den ganzen Tag. Meine Kraft reicht nicht mehr für lang. Und doch hab ich mich jetzt aufgerafft und quäl euch mit meinem Gesang. Hier geht's mir gut. Hier tanke ich auf. Hier fühl ich mich wohl. Es geht bergauf. Hier lebe ich auf. Komme aus mir raus. Ich finde es geil, einfach nur bei euch zu sein. Die Bühne ist mein Leben, schon seit langer Zeit. Hier kann ich alles geben. Hier bin ich bereit, bereit zu neuen Taten, bereit auch mal vom Weg zu gehen, bereit etwas zu riskieren. Ich will euch feiern sehen. Hier geht's mir gut. Hier pack ich auf. Hier fühl ich mich wohl. Es geht bergauf. Hier lebe ich auf. Komme aus mir raus. Ich finde es geil, einfach nur bei euch zu sein. Bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe euch gefällt, was ich hier tu. Wenn ich sag's einfach ehrlich, dann lass ich euch in Ruhe. Ich gebe mein Bestes, glaubt es mir. Ich bin einfach gerne hier, um mit euch zu feiern ein großes Fest. Und gleich, da geb ich mir den Rest. Hier geht's mir gut. Hier tanke ich auf. Hier fühle ich mich wohl. Es geht bergauf. Hier lebe ich auf. Komme aus mir raus. Ich finde es geil, einfach nur bei euch zu sein.